da fragte er, ob man jetzt Führerscheine bräuchte in Hessen. Na, da sind zwei Fehler in dem Satz gewesen. Erstmal brauchen wir die keine, gut, Fahrradführerschein sollte man vielleicht in der Grundschule mal gemacht haben, aber ein Bikepass ist halt was komplett anderes. Und zweitens wohne ich nicht in Hessen, zumindest nicht mehr. Aber habe ich Ludwig geschrieben, du hattest eine 50-50-Chance bei vier Leuten, dass ich aus Hessen komme, aber nein. Hessen ist die Hauptstadt von Rheinland-Pfalz, haben wir dann genau gesagt. Hallihallo und herzlich willkommen zur 179. Episode der Wechselzonis. An meiner Seite, wie immer, sehr gut aussehend, der Ludwig. Ich wusste, dass es kommt. Und zu Recht, würde ich sagen. Hallo zusammen. Ja. Und in ihm nichts nachstehend ist natürlich auch an meiner Seite die Tabea. Endlich wieder mit Bild. Hallo Lukas. Ja, ach so, zum Thema Bild. Soll ich euch eine lustige Geschichte erzählen? Sehr gern. Immer. Ja, ich habe das ja hingekriegt wieder mit mit meiner Kamera, wie ihr seht mich wieder. Und zwar habe ich dann eines Morgens wieder verzweifelterweise gesagt, oh Gott, jetzt sieht mich mein Seminar wieder nicht, ist ja alles online. Ich habe immer noch kein Bild. Und dann meinte meine Mitbewohnerin so zu mir, ja, komm, ich mach das ganz gerne. Ich kann mal im Internet gucken, was wir da vielleicht machen können, dass deine Kamera wieder funktioniert. War ich sehr dankbar, habe dann aber gedacht, sie war dann erst im Bad, habe ich gedacht, naja, ich kann ja mal googeln, vielleicht gibt es ja irgendwas, was ich jetzt schnell machen kann. Und gebe so ein, ne, Lenovo Yoga, Kamera funktioniert nicht. Und dann stand da einfach so, vielleicht haben Sie versehentlich die Kamera deaktiviert, drücken Sie mal F8. Ich dachte so, nee, so dumm war ich bestimmt nicht, das wäre mir ja aufgefallen. Hab F8 gedrückt und dann lief meine Kamera wieder. Und so bin ich jetzt quasi zwei Wochen durch die Welt gelaufen, hab allen Leuten erzählt, dass meine Kamera vom Laptop kaputt ist und dass alles total kacke ist. Und dabei, ja, war ich's wieder. Wechselzone, Telekolleg, Medienkompetenz, herzlich willkommen. Ich habe eine traurige Geschichte zu erzählen. 0 von 5 Punkte. Ich habe eine traurige Geschichte, leider. Aber jetzt vielleicht doch mit einer guten Wendung. Ich muss mich entschuldigen. Zum einen bei den Hörerinnen und Hörern und zum anderen bei Lukas. Ihr könnt es nicht sehen, aber der hat immer noch Augenringe, weil er die letzten Episoden stundenlang schneiden musste und versuchen musste, meine Tonspur zu retten. Was daran lag, dass ich kurzzeitig mit meinem Mikro nicht richtig aufnehmen konnte und das dann über ein Programm über das Laptop machen musste und ich es nicht gecheckt habe, wie ich das einstellen muss, damit es eben nicht übersteuert. Und Lukas saß stundenlang mit sämtlichen YouTube-Tutorials zu Hause und hat versucht, diese Tonspuren zu retten. Also wenn die letzten beiden oder drei Episoden schlecht waren, ich entschuldige mich hochoffiziell und hoffe, dass es diesmal besser ist. Nicht, wenn sie schlecht waren, Lukas, Ludwig, sondern dass sie schlecht waren. Ja, es also, lag nicht an Lukas, lag an mir. Die gewohnte Qualität war es nicht, aber ich glaube, es war auszuhalten. Lukas hat es schon gut gerettet. Ja, ich hatte gehofft, dass Ludwig das nie erwähnt, weil wir haben es noch nicht getestet. Meine keine Versprechung, die du nicht halten kannst. Wenn jetzt wieder schlecht ist die Tonspur, dann auch hier nochmal sorry, wir arbeiten daran. Ich versuche das nochmal zu retten. Nee, also es waren doch nur einige Stunden. Ich kann mich erinnern, am Sonntag bin ich nach Hause gekommen um 16 Uhr, habe dann so rechtzeitig angefangen und war, die Episode war, glaube ich, um kurz vor 22 Uhr online. Also es ist dann immer ganz gut, wenn man so einen Second Screen hat und nebenbei was laufen lassen kann, wie zum Beispiel Football oder sowas. Da muss man nicht ständig aufpassen, das ist dann immer ganz cool. Ja, aber ich würde sagen, genug des Vorgeplänkels. Wir haben nämlich ein pickepackevolles Programm heute. Und zwar haben wir, noch das, die Challenge hat begonnen, worauf wir uns sehr gefreut haben und eigentlich sehr gut angelaufen ist, aber das kommen wir gleich. Dann haben wir noch ein Einspieler, das Highlight des Tages, würde ich sagen, mit Tabea absolut, und Laura Philipp. Da freue ich mich sehr drauf. Und zum Schluss hatte Adrian uns einen kleinen Einspieler mit einer Ankündigung. Da sind die Zuhörerinnen und Zuhörer dann auch gefragt. Dazu kommen wir aber dann halt auch später. Aber gewohnt beginnen wir mit der Tabea, wie es dir geht. Wie hieß sie nochmal? Nee, ich habe nicht überlegt, wie sie hieß, sondern ob das die richtige Reihenfolge wäre. Aber okay. Mir geht's sehr gut. Ich bin jetzt heute auch mal wieder hier auf dem Sofa, wie in der letzten Episode. Und ich möchte hier nochmal ganz kurz zum Thema Podcast und Schnitt und so sagen, was es für ein Privileg ist für Ludwig, Adrian und ich, dass wir hier einfach podcasten können, wie wir wollen, da jede Woche Bock drauf haben und nichts schnippeln und hochladen müssen, weil Lukas das jede Woche immer für uns macht. Und ich glaube, das haben wir noch nie, oder ich habe es zumindest noch nie so gesagt, wie dankbar ich dafür eigentlich bin, dass ich das nicht machen muss. Also Prost, Lukas, einmal auf dich. Finde ich immer sehr gut. Absolut. muss man auch mal erwähnen. Ansonsten geht's mir gut. Ich hatte heute einen langen Arbeitstag plus Unitag. Die Uni hat ja jetzt dann verspätet, ich glaube 2 Wochen verspätet wegen Corona, damit die AbiturientInnen quasi auch noch mit einsteigen können, weil da ja auch einiges verspätet war im Sommer. Genau, hat die Uni wieder angefangen und das alles sehr zögerlich, sag ich mal, weil die dann am Sonntag oder am Samstag wieder gesagt bekommen haben, Praxisveranstaltungen in Sport gehen jetzt wieder doch nicht, weil die Infektionszahlen hier wieder sehr hoch sind im Landkreis. Das heißt, es ist alles gerade sehr schleppend. Ja, ich habe Adrian erstmal gebeten, mir für die Woche eine Regenerationswoche einzubauen, weil ich dachte, es wird voll stressig und ich hatte auch noch ein Schulpraktikum auf dem Schirm mit, ich glaube, 25 Stunden pro Woche. Das heißt, ich dachte, es wird ein super volles Semester. Jetzt ist das Praktikum aber auch abgesagt worden von Seiten der Schule. Das heißt, ich habe jetzt deutlich mehr Zeit, als ich jemals gedacht hätte für dieses Semester. Und in dem Zuge, liebe Hörerinnen und Hörer, habe ich euch was Kleines mitgebracht, vorbereitet, angefangen, sag ich mal. Und zwar möchte ich für mein Praktikum eine Alternativleistung machen. Und da sind wir gerade sehr frei, wir Studierende, weil wir natürlich auch gerne der Uni helfen und denen sagen, was sie uns als Stunden anrechnen können. Es ist durchgegangen, ich finde es ziemlich cool. Ich mache jetzt für die nächsten 6 Wochen 2 bis 3 Mal pro Woche morgens, und ich glaube, ich mache auch noch einen Abendtermin, ich bin mir noch nicht so sicher, über meinen Instagram-Kanal eine kleine Mobility-Yoga-Kraft-Session mit allen Menschen, die dazukommen möchten. Genau, das ist ein kleines Projekt. Bin sehr dankbar für jedes Feedback, was ich bekomme, für jeden Menschen, der mal mitmacht. Genau, werde das auch in einem Projektbericht verfassen. So ganz genau weiß ich noch nicht, das kann euch aber auch egal sein. Feste Termine. Mittwoch 7.30 Uhr ist sehr früh, ich weiß, aber es waren schon fleißige 12 Leute vorgestern dabei. Nee, gestern habe ich es gemacht. Und Samstag für alle 10.30 Uhr. Machst du das über Instagram live oder wie machst du das? Ja, genau. Da hat mir GoPro leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich habe gedacht, ich könnte das voll Hightech mit der GoPro dann aufnehmen. Das geht leider nicht, weil Instagram und GoPro irgendwie noch nicht miteinander verwurstelt sind. YouTube geht über GoPro auch nicht, weil du da für eine Live-Schaltung 1000 Follower brauchst, die ich auch nicht habe bei YouTube. Da ich habe bei YouTube 5 oder 6 Follower. Die muss man ja auch erstmal haben. Von daher geht das ganz oldschool über Live-Schaltung, übers Handy. Von der Qualität her ist es, glaube ich, okay. Aber gerade bei so Yoga-Mobility musst du ungefähr sehen, was die Person da macht. Aber es geht ja viel übers Hören. Von daher ist es, glaube ich, in Ordnung. Boah, Lukas, du guckst richtig kritisch. Ja, ich habe mir auch schon gedacht, was ist denn da los? Nee, ich habe gerade überlegt. Der guckt so böse in die Kamera. Nee, ich habe gerade so gedacht, das kann doch nicht wahr sein, nur 5. Geh doch mal bei der Tabea auf die YouTube-Seite und lass mal ein Abo da, das tut keinen weh. Lauf ganzheitlich. Juhu. Nach dem Lockdown müssen die 1000 da sein. Nur dann kriegen wir bessere Qualität hin. Ja. Nee, bis auf Weiteres auf Instagram, genau. Ja, schön. Können wir das verlinken? Ja, wir haben ja sowieso schon in unserer Story, haben wir es eh schon geteilt, also immer richtig fleißig unsere Instagram-Stories angucken, machen wir natürlich weiterhin, ne? Also wenn ihr dabei sein wollt, Tabeas Instagram-Account findet ihr sowieso über uns, aber auch die Stories natürlich findet ihr da und dann findet ihr direkt zum Yoga-Programm. Genau, so machen wir das. Und dann gehen wir noch rüber zum Ludwig. Erzähl mal, wie war so deine Woche? Du bist angestachelt, habe ich gesehen. Haha, ja. Ja, mir geht's wirklich gut. Also zweierlei muss ich dazu eigentlich sagen. Zum einen, ich habe es gerade schon angedeutet und jeder weiß es und merkt es ja wohl auch am eigenen Leib. Wir sind wieder im Lockdown und im Moment, glaube ich, empfinde ich sehr viel Freude und Dankbarkeit, dass wir uns offensichtlich die richtige Sportart ausgesucht haben. Denn Laufen geht immer noch. Es ist wirklich, ja, ich bin jeden Morgen irgendwie froh, rauszukommen und mir zu denken, juhu, ja, ist nicht verboten, wir können alle rausgehen, wir können alle laufen. Ich glaube sogar mit jemandem zusammen theoretisch noch, also diesmal sogar ein bisschen lockerer als bei Lockdown 1. Aber das ist wirklich was man einfach wertschätzen muss. Wir können es nur immer wieder sagen, wir sagen es ja auch oft. In solchen Momenten merkt man es einfach, wie wertvoll es ist und wie gut es auch tut und wie wichtig das ist. Und das sollte man einfach bei allen Ambitionen, die man so hat in Trainingsplänen und was auch immer, sollte man nie vergessen, warum man eigentlich läuft und wie toll es ist, dass man es machen kann. Das ist das eine, was ich so erlebt habe die Woche, und das andere ist tatsächlich unsere Challenge und ein gemeinsames Nachdenken mit Adrian, wie sinnvoll es im Moment ist, einen Trainingsplan zu haben bei so einer Challenge. Denn es ist tatsächlich eine doppelte Challenge, da mitzumachen und gleichzeitig irgendwie zu versuchen, ein Off-Season-Trainingsregime aufrechtzuerhalten, was nicht wirklich geht. Also das ist wirklich schwierig. Und ja, wir haben uns da jetzt so ein bisschen was überlegt, wie es klappen könnte. Da können wir vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt dann nochmal sprechen. Wäre übrigens auch ein schönes Coaching-Thema nebenbei bemerkt. Und guter Einspieler, genau. Also das ist tatsächlich eine gewisse Herausforderung, aber ich merke, es geht wieder ganz gut jetzt. Also ich habe jetzt wirklich eine lange Zeit gehabt, wo ich so gut wie kein Tempo, also ich habe gar kein Tempo gemacht die letzten 4 Wochen. Da habe ich auch nochmal neue Sachen über meine Regenerationsphase gelernt, und jetzt bin ich diese Woche das erste Mal, ich glaube, was haben wir heute? Donnerstag, am Mittwoch. Ja, genau. Gestern bin ich das erste Mal wieder mit einer richtigen Tempo-Session unterwegs gewesen, und das ging ganz gut. Also da gab es diese klassischen Adrian-Impulse, 20 Sekunden schnell, und das hat gut funktioniert, ne? Also das war okay. Ja, und wie gesagt, die Challenge, die läuft an und macht Spaß, und mal gucken, wohin uns das noch führt. Und Ludwig, ich habe eben mal in das Diagramm gesneakt, sagt man das so? Und du hast auf jeden Fall heftige Konkurrenz, hast du es schon gesehen? Nee, noch nicht, ehrlich gesagt. Ich habe es heute Morgen gewissenhaft eingetragen. Ich habe gedacht, Ludwig wird ja jetzt mit seinen fast 70 Kilometern in 4 Tagen unangefochtene Nummer 1 sein. Bist du aber nicht. Da ist einer ein paar hundert Meter hinter dir. Okay, Leute, hier brechen wir ab. Ich muss noch mal schnell raus. Bis später. Ja, okay. Also den Ludwig haben wir jetzt verloren, aber wir übernehmen das. Tobias, ich glaube, du hast dich leider in der Spalte geirrt. Ich habe nämlich gerade nochmal schnell aufgemacht. Es ist der Rico. Der Rico. 66,66 Kilometer. Gut, dass er nicht 60 Kilometer gelaufen ist, weil sonst wäre das eine ganz, ganz böse Zahl. Die Zahl ist schwierig, ja. Und was hat Ludwig? Auch 66 irgendwas, ne? Der Ludwig hat 67,92, also naja, gut, etwas mehr als ein Kilometer, aber die zwei haben auch noch Konkurrenz vom Dennis, der ist mit 59,55 auch nicht weit entfernt. Also gibt es einige. Fasziniert war ich von Benedikt nach dem zweiten Tag, der einfach wie ein Uhrwerk 18 Kilometer in quasi zweimal derselben Zeit gelaufen ist. Also Bene ist ja mein Kollege, ich weiß gar nicht, ob ihr es wisst. Nee. Genau, ist ein Kollege von mir, und das war auf jeden Fall nicht gewollt, sondern der hat sich beim ersten Mal wollte er einen längeren Lauf machen, so als Auftakt, und beim zweiten Mal hat er sich verlaufen. Ja, also es war nicht geplant, sondern genau, zweimal 18 hintereinander, aber ja. Ja, super, aber so muss es ja sein, ne? Das sieht man mal, es kommt gut an zum einen, und zum anderen, es entsteht gleich in der ersten Woche so ein Wettbewerb, das ist genau das, was wir wollten, und ich hoffe, dass es weiter so geht. Ja, also ich kann es nur wiederholen, ich finde es eine super Motivation. Auf der anderen Seite jetzt vielleicht noch kurz Traurigeres, wenn man so will. Ihr könnt euch jetzt definitiv nicht mehr anmelden dafür. Ja. Denn da müssen wir jetzt leider wirklich einen Cut machen, sonst können wir mit der Auswertung irgendwie, kommen wir da nicht mehr hinterher, und das funktioniert alles nicht mehr. Also bitte jetzt nicht mehr anmelden. Wir haben jetzt noch ein paar Nachzüglerinnen aufgenommen, aber jetzt geht's leider nicht mehr. Aber nicht traurig sein. Ihr könnt ja trotzdem aufzeichnen, und ihr könnt trotzdem irgendwie uns vertaggen und so viel laufen, wie es geht, und eine Motivation finden. Also das, und die soll nächste ja nicht, Challenge kommt bestimmt. Da bin ich mir sicher. Und das auf jeden Fall. Aber ihr könnt auch einfach das euch aufschreiben, und dann schickt ihr uns das am Ende, wie viel ihr dann gelaufen seid. Das ist bestimmt auch ganz interessant. Genau, das ist dann die B-Wertung. Genau. Lukas! Ja, Entschuldigung. Ich wollte sagen, wenn einige so rausgeflogen sind, weil sie die Dopingprobe nicht bestanden haben. Genau. Ja, Lukas, du bist ja auch dabei. Wie geht's dir denn? Du hast ja auch schon fleißig mitgemacht bei der Challenge. Du läufst also wieder. Ja, ich habe mich dann doch so ein bisschen hinreißen lassen, da mitzumachen. Und ich habe mich ein bisschen zu sehr hinreißen lassen. Ich habe so gerade wieder komischerweise durchs Laufen Kontakt mit verschiedenen Leuten auf einmal bekommen. Als ich Rad gefahren bin, hat sich keiner gemeldet. Tja, nein, Quatsch. Denk mal drüber nach. Auf jeden Fall habe ich so mit ein paar Leuten halt geschrieben und auch mal gesagt, dass ich versuche, vorsichtig anzugehen. Dann habe ich schon am dritten Tag jetzt hier gestern gemerkt, dass so ein bisschen auch nicht nur der Muskelkater, der ziemlich da ist, sondern auch alles andere so, wie jetzt meine Waden oder so, einfach irgendwann so, dass die Geschwindigkeit nicht mehr laufen konnten. Deswegen musste ich gestern doch ein bisschen langsamer machen. Bin dann so im Sechserschnitt ins Ziel gekommen, was auch okay war. Ich meine, da habe ich gedacht, heute mache ich mal einen Tag Pause. Hatte sowieso ein bisschen was anderes zu tun. Aber es reizt schon ganz schön, muss ich sagen. Also man will schon dranbleiben, aber ich meine, man muss aber denken, ihr habt ja auch letzte Woche so ein bisschen gesagt, wo ihr hin wollt mit eurer Challenge. Und ich kann da halt für mich sagen, dass ich von vornherein eigentlich gesagt habe, dass ich da nicht mitmache, weil es einfach für mich nichts bringt. Ja, es gibt halt Tage, wo ich nicht laufen werden kann. Und es wird wenig Tage geben, wo ich das halt auch aufholen kann. Irgendwann habe ich mir dann gedacht, naja, dann schaue ich einfach, wie viel es geht. Ist ja auch bestimmt ganz interessant, wie viel man so nebenbei schafft. Und dementsprechend bin ich gespannt, wie viele Läufe in den 100 Tagen ich zusammenkriege und wie oft ich dann doch mal vielleicht doppelt laufen kann oder dreifach. Gab ja auch schon einige, die dreifach gelaufen sind. Schon sehr interessant. Muss man noch bedenken, dass ich glaube ich das letzte Mal im Mai gelaufen bin. Und selbst wenn man auf dem Fahrrad unterwegs ist, Laufen ist dann eine ganz andere Bewegung. Und dementsprechend muss man da seinen Körper behutsam da wieder ranführen, weil sonst bin ich nächste Woche dann komplett K.O. oder verletzt oder sonst was. Und dann geht's halt auch nicht weiter. Aber was ich halt auch gestern mir so beim Lauf, habe ich mir so Gedanken gemacht und vielleicht auch an einige von euch hier, wenn ich so die Zahlen sehe, es ist die erste Woche und das geht noch bis Februar. Überlegt euch das nochmal, ja. Also ihr müsst das nicht jetzt komplett durchziehen, ne? Also ich meine, man kann ja theoretisch, und zwei Sachen habe ich noch, man kann ja theoretisch dreimal am Tag laufen. Wer das jedes Mal machen würde, würde ja auf 300 Läufe kommen in den 100 Tagen, ja. Das kann, glaube ich, mittlerweile nur noch einer schaffen. aber ja, wäre ja schon krass. Und ich habe mir heute so überlegt, wenn wir doch, wie am Anfang besprochen, 20 Minuten genommen hätten, wäre ich heute einfach mal 20 Minuten ganz locker irgendwo hingelaufen. 20 Minuten ist halt, wie soll ich sagen, ja, da läuft man hier, laufe ich vielleicht hier vor der Straße ein bisschen hin und her, dann habe ich 20 Minuten rum. Aber die halbe Stunde, das ist halt schon ein bisschen anderer Schnack. Da muss man auch wieder, sag ich mal, sich die Zeit nehmen, die halbe Stunde dann nochmal rauszugehen. Soll ja auch eine Challenge sein, ne? Ja. Das ist ja eine Challenge. Also, nicht umsonst. Ja. Also ich war ja für die 20 Minuten, aber ich habe mich da wirklich umstimmen lassen. Also ich finde auch, dadurch, dass wir die Ruhetage erlauben, ist ja die halbe Stunde schon gerechtfertigt. Ja. Das auf jeden Fall. Bin mal gespannt, wie das mit den 120 Minuten ist. Zweimal laufen am Tag. Wie gesagt, es macht Spaß. Ist auf jeden Fall ein schöner Community Run und ich hoffe, dass ihr alle so lang wie möglich durchhaltet. Genau. Und ich räume das Feld von hinten auf. Ich habe nämlich eben, wie gesagt, mir das Diagramm angeguckt und ich bin auf jeden Fall gerade so Schlusslicht. Ist auch okay so. Der Ludwig wird sich noch umgucken. Ja, ist doch super. Ich meine, so soll es ja sein, ne? Es wäre ja wirklich langweilig, wenn es anders wäre. Wobei ich auch sagen muss, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, so ein bisschen, so ein bisschen mit Verstand sollte man dann schon trainieren, ne? Also ich meine, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt versuche, irgendwie jede Woche da meine, 200 Kilometer zu machen. Da ist schon noch irgendwie, ich versuche das schon auch ein bisschen zu steigern immer und so ein bisschen mit Bedacht auch zu trainieren. Das ist halt jetzt einfach die Wintermonate. Auf der anderen Seite habe ich mir daran auch gedacht, es findet ja der Rottgau 50 wieder statt Ende Januar. Ich werde diesmal aber nicht mitlaufen, weil das irgendwie nicht dasselbe ist. So gut das Konzept ist, aber es ist halt einfach für mich irgendwie nicht. Es passt irgendwie nicht so gut und dann passt aber die Challenge eigentlich ganz gut, weil das wäre jetzt, als ob ich sozusagen für diesen ersten Saisonhöhepunkt hintrainieren würde und da wäre das so vom Training gar nicht wahnsinnig viel anders und auch was die Umfänge angeht, wäre es gar nicht so wahnsinnig anders und insofern passt es eigentlich perfekt. Ich sehe das jetzt so als ersten kleinen Mini-Wettkampf sozusagen an und dann kann man im Februar wieder eine Woche regenerieren. Das klingt doch gut. Hier mal eine Frage an euch beide. Ihr müsst nicht beantworten, wenn ihr euch nicht in die Karten schauen lassen wollt, aber habt ihr auch mal was Längeres geplant? Also ich meine, länger? Also jetzt oder sagt ihr, na, mal schauen? Ich habe ehrlich gesagt jetzt schon mal mit meinem näheren Umfeld überlegt, je nachdem, wie Silvester oder wie wir Silvester verbringen werden, ob es da auch noch Lockdown-Maßnahmen geben wird, kann man ja fast drauf spekulieren. Könnte es sich bei mir um den Silvesterabend was Längeres entwickeln, ja. Okay, sehr interessant. Aber sonst sind halt die langen Läufe am Wochenende eigentlich gesetzt. Also da wird immer irgendwas zwischen 20 und 30, denke ich mal, fallen. Aber jetzt nicht länger im Sinne von Richtung Ultra erstmal nicht, nee. Basel ist ja abgesagt worden jetzt diese Woche, vielleicht nochmal kurz. Mhm. Das heißt, der Ultra für mich fällt dieses Jahr dann flach. Passt mir aber eigentlich auch ganz gut so, muss ich schon ehrlich sagen. Ja, dann ist das wenigstens eine gute Ausrede, wenn man jetzt sagt, wäre jetzt nicht so gut gewesen, aber hätte es doch lieber mitmachen wollen, ja. So, es ist halt komplett abgesagt, dann passt das ja auch. Ludwig, bei dir? Ja, also ich bin momentan noch nicht so wahnsinnig im Wettbewerbsfieber im Sinne von, oder im Rennfieber, muss man sagen. Deswegen habe ich jetzt im Moment noch nichts Großes geplant. Ich mache das sehr viel nach Gefühl. Also ich habe jetzt auch vor, diese 3 Monate sehr viel nach Gefühl zu machen. Ich habe es vorher schon erwähnt, ich habe mich mit Adrian auch schon ein bisschen besprochen. Es wird immer wieder mal so Vorgaben geben und feste Einheiten geben, die ich dann auch so absolviere, wie sie vorgegeben sind. Aber insgesamt werde ich mich mehr auf mein Gefühl verlassen. Und wenn ich mal irgendwann Bock habe und irgendwie merke, nach 30 Kilometern fühlt sich's immer noch sehr, sehr gut an, dann laufe ich noch ein bisschen weiter. Aber ich habe jetzt nicht vor, irgendwie, keine Ahnung, im Dezember einen 60er oder sowas zu machen. Das steht nicht auf dem Plan. Aber wie gesagt, wenn ich irgendwann mal richtig Lust habe und es läuft sehr gut und ich bin in einem Runners High, dann höre ich halt auch nicht auf und dann guck mal, was passiert. Aber es ist nicht geplant. Nee, Long Runs am Wochenende, ja, das auf jeden Fall. Da versuche ich jetzt auch langsam wieder reinzukommen. Mal gucken, was dieses Wochenende so rauskommt. Das ist aber Standard. Und wie long dann Long Run ist, das überlasse ich dann meinem Körper und meinem Kopf so ein bisschen aus der Situation heraus. Ja, bei mir ist das nämlich so, ich würde gerne erstmal so zu der Situation kommen, Long Run machen zu können und ich hoffe, dass ich dann so Ende Dezember bzw. Anfang Januar dann vielleicht so zwischen den Jahren dann immer so ein paar längere Läufe dann mal raushauen kann, aber momentan, also ich merke schon so nach 8 Kilometern, dass mit langsam auch, man merkt es mal am Tempo, dass dann das Tempo einfach runtergeht und mal so langsam wieder hinführen den Körper, das ist auch ein bisschen ein spannendes Projekt für mich selber. Aber da kann ich mir eben auch vorstellen, dass dadurch, dass du jetzt wieder häufiger läufst, höher frequentiert verteilt auf die Woche, dass du wahrscheinlich dann auch im Dezember wirklich auch wieder auf die längeren Läufe, also da auch rankommst. Ne? Wenn du jetzt erstmal eine gute Grundlage aufbaust, kann ich mir schon gut vorstellen. Es macht ja auch wieder was mit dem Körper, wenn man halt nicht nur 1-2 Mal die Woche laufen geht, sondern vielleicht 3-4-5 Mal. Und du hast ja auch die Ausdauer, ne? Also es ist ja eine muskuläre Sache bei dir, die Ausdauer hast du ja auf dem Fahrradfahren ohne Probleme. Genau, also jetzt so irgendwie müde oder so fühle ich mich nicht, es ist einfach nur der Körper, beziehungsweise verschiedene Muskelgruppen, die jetzt auch nicht beansprucht wurden. Komischerweise gerade so unter der Kniescheibe, wenn man die Treppen runtergeht, da tut es richtig weh. Also das ist, Tabea, hast du denn auch so Gespräche mit Adrian gehabt, so Coachine, Athlet, keine Ahnung. Jetzt ich zu Adrian oder was? Ja, also nee, du als Coach zum Adrian und Adrian mit dir als Coach. In welcher Hinsicht jetzt? Ja, aber wie sinnvoll das jetzt ist, ein strukturiertes Training zu machen. Weil du hast ja eigentlich du trainierst auch für was hin im Ernst. Ja, genau, also ich glaube, wir sind da an unterschiedlichen Punkten. Also Adrian, mit dem mache ich es jetzt so, der kriegt 2 bis 3 Key-Sessions pro Woche empfohlen von mir. Und alles andere macht er erstmal so, wie er Bock drauf hat und baut sich so viele Läufe da rein, wie er möchte. Und ich habe natürlich ein Auge darauf, wie sinnvoll das dann irgendwann noch ist. Na, also ich schaue mir schon an, was er so läuft. Aber das ist recht frei bei ihm. Und bei mir ist es schon so, dass ich sage, ich finde mich gerade sehr gut wieder in diesem ganzen Strukturierten und dass ich einmal pro Woche einen Plan kriege und mich da schön dran halten kann und so. Muss ich auch ehrlich zu sagen, das ging mir in 3 Jahren Läuferin sein noch nie so, dass ich gesagt habe, ich freue mich auf den Plan, ich mache das gerne, was da drin steht. Ich bin eher immer so die gewesen, nee, ich muss das alles selber machen. Jetzt irgendwie habe ich mit Adrian da einen Weg gefunden, dass mir das wirklich Spaß macht und dass ich auch merke, dass es Früchte trägt und das jetzt so fallen zu lassen, fände ich super schade. Von daher, ich sag mal ganz stumpf, arbeite ich den Plan ab und mehr nicht. Aber da werden trotzdem viele Läufe und viele Kilometer bei rauskommen, bin ich mir ganz sicher. Sehr gut. Ja, zum Abschluss dieses Thema hätte ich noch zwei Hinweise, was so das Eintragen in die Tabelle angeht. Da gab es schon am Anfang ein kleines Problemchen, und zwar gerade mit den Zeiten eintragen, weil das Format, das gewählt worden ist, ist das von der Uhrzeit. Das heißt, wenn ihr eine halben Stundenlauf macht, müsst ihr das halt dementsprechend auch eintragen, dass eine Null vor der Stunde steht, weil wenn ihr 30 eintragt, dann seid ihr dementsprechend 30 Stunden gelaufen. Ja, das heißt, ihr müsst für dann... Für 6 Kilometer. Genau, für 6 Kilometer. Das heißt, ihr müsst, wenn ihr was eintragt und seid 30 Minuten gelaufen, 0, Doppelpunkt, 30, Doppelpunkt, 0, 0, ja, wie ein ganz normales Zeitformat, dann halt eingeben. Alles andere war bisher ja, korrekt eingegeben, aber ich habe da auch mal ein bisschen Auge drauf, dass die Leute das auch richtig eintragen, beziehungsweise dass da nicht irgendwie welche Fehler passieren. Richtig eintragen beruht ja bei uns hier auf Vertrauen. Wir kontrollieren das ja nicht, was ihr da reinschreibt. Und der zweite Hinweis, der ist ein bisschen wichtiger, weil der noch nicht so richtig kommuniziert worden ist, aber bestimmt sehr interessant für euch. Falls ihr das übers Handy oder Tablet oder sonst was macht, könnt ihr über den Link das nicht eintragen. Ihr müsst dazu eine App runterladen, am besten die Google Tabelle App. Da müsst ihr einfach einen App Store oder sonst wo hingehen und das einfach euch runterladen. Und dann müsst ihr euch den Link sozusagen, müsst ihr draufgehen, müsst ihr den downloaden, den dann da einfügen in Google Tabelle in die App, und dann könnt ihr da einfach reinschreiben. Das wird dann nach, sagen wir mal, einer Minute oder 30 Sekunden wird das dann automatisch hochgeladen. Das sollte kein Problem sein, aber es gab so zwei Athletinnen und Athleten, die das, die da ein Problem hatten. Das wusste ich vorher selber nicht, dass das ein Problem ist, wenn man das über das iPhone bzw. über das Tablet macht. Das hatten wir dann selber getestet, das hat dann, wie gesagt, nicht funktioniert, und dann haben wir den Weg gefunden. Wie gesagt, Google-Tabelle einfach downloaden, den Link da einfügen, und dann sollte das kein Problem sein, da was eintragen zu können. Ich habe genau dieses Problem auch gehabt, und ich habe mich nicht getraut zu fragen. Gut, dass es Hörerinnen gibt, die das genau machen. Weil ich dachte, das kann ja nicht wahr sein, dass ich keine Google-Tabelle eingeben kann über mein Handy. Wahrscheinlich bin ich wieder mal zu doof, aber ich frage jetzt mal lieber nicht, ne? Irgendjemand wird schon auch haben, das Problem. Und so war es dann auch. Wieder was gelernt heute, super. Ja, also von daher, wenn ihr auch andere Probleme habt oder so, weil ein paar Athletinnen und Athleten machen ein bisschen Sorgen, weil die noch gar nichts eingetragen haben. Ja, also ich hoffe einfach, dass es nach einer Zeit, die alles eintragen wollen oder so, keine Ahnung, ich weiß es nicht, nicht, dass es da irgendwelche Probleme gibt, wo es sich nicht getraut wird, zu kommunizieren. Einfach über wechselzonepodcast@gmail.com schreibt eure Fragen, wir beantworten die gerne. Ich hab da auch ehrlich gesagt, ich war in letzter Zeit nicht so oft im E-Mail-Fach und hab da reingeguckt, ob noch was reingekommen ist, wie jetzt die letzten paar Tage. Ihr könnt mit jedem Problem zu uns kommen. Auf jeden Fall. Ja, auch mit privaten Problemen. Auf jeden Fall. Wir versuchen sie alle zu beantworten. Genau. Am besten übers Laufen, da haben wir wenigstens Expertise. Das stimmt. Psychologen haben wir noch keine hier, oder? Ja, Adrian hat schon, glaube ich, noch ein bisschen was zu sagen zu dem Thema. Ja. Zu sagen hat er ja, aber ob er dann der Experte ist, weil, naja. Können wir mal ausprobieren. Machen wir auch mal eine Sonderfolge drüber. Genau, die Sonderfolge. Wir können als gute Freunde gut gemeinte Ratschläge geben. Das stimmt. Sehr gut. Sehr gutes Schlusswort zu diesem Thema. Und dann darf die Tabea gleich weitermachen, denn sie hat sich einen Superstar geangelt. Und ich war sehr, sehr neidisch, als sie uns das geschrieben hat, denn ich finde die Person, um die es gleich geht, sehr cool. Eine Vorzeigeathletin des deutschen Sports. Deswegen gebe ich jetzt einfach mal ohne Umschweife an Tabea weiter und erzähle uns, was du an Land gezogen hast. Genau, also ich hatte ein super cooles Interview mit einer sehr, sehr sympathischen jungen Frau. Und zwar war es niemand Geringeres als Laura Philipp. Und dieser Name steht wohl für sich. Für alle, die sie nicht kennen, Laura Philipp ist Profi-Triathletin, die ja vor allem auf der Mittel- und Langdistanz im Triathlon zu finden ist. Und um einfach mal so einen kleinen Einblick zu geben, sie hat beispielsweise den 4. Platz letztes Jahr auf Hawaii Langdistanz Ironman gemacht, und so zieht sich das wirklich durch. Also sie gehört zur absoluten Weltspitze, ist auch schon deutsche Meisterin auf der Mitteldistanz geworden. Genau, und kam in meinen Fokus gar nicht so wegen ihrer sportlichen Leistungen, sondern weil sie über die Sommermonate, ja, ich glaube im Juni ging das los, da fing sie an, über ihren YouTube-Channel eine Serie zu starten, die sich da nennt Menstruationszyklus im Sport. Und da ich mich aufgrund meiner Examsarbeit, die ich bald schreibe, sehr vermehrt damit auseinandergesetzt habe und gerade auch auseinandersetze, war da mein Interesse natürlich absolut geweckt und ich war total begeistert von den Ansätzen, die sie da hat. Es hat mich natürlich aber auch interessiert, was nutzt sie eigentlich für Quellen und so weiter. Und ich habe gedacht, okay, komm, ich habe ja nichts zu verlieren, ich kann sie ja mal in den Podcast einladen. Habe aber ehrlich gesagt nicht mit einer Antwort gerechnet, weil ich glaube, wenn man auf diesem Niveau unterwegs ist, hat man eben auch andere Prioritäten. Aber ich sollte eines Besseren belehrt werden. Sie hat nämlich dann tatsächlich gesagt, klar, lass uns das machen. Ich habe da Bock drauf. Und genauso war auch das Interview. Also wir haben wirklich sehr, sehr lange, sehr, sehr ausgiebig über alles Mögliche gesprochen. Genau, wir haben nicht nur über das zyklusbasierte Training gesprochen, wir haben auch über das Dasein als Profisportlerin gesprochen, natürlich auch unter dem Aspekt Corona. Wir haben auch nochmal eine Frage von Ludwig ins Visier genommen, haben uns nochmal über Sexismus im Profisport unterhalten zuletzt. Also es ist wirklich eine Rundumfolge, die für Frauen, glaube ich, trainingsspezifisch sehr wichtig ist zu hören, aber auch für alle Männer, die Freundinnen haben, Töchter haben oder einfach Bekannte haben, die sie besser verstehen möchten. Also es ist wirklich ein Rundumschlag geworden. Deswegen würde ich an der Stelle sagen, bitte bleibt dran, auch wenn ihr erstmal denkt, das interessiert mich vielleicht nur so peripher. Es wird euch interessieren und Laura bereitet es auch super auf. Genau. Ich glaube, jetzt habe ich genug geschwärmt, oder? Ja, reicht. Auf jeden Fall. Bisschen gefangirlt und jetzt können wir reinhören. Ah, genau. Eine Sache habe ich noch und zwar, wie gesagt, wir wollen es ja für alle zugänglich machen und dass auch jeder alles versteht. An einer Stelle sprechen wir von PMS. Das ist ein recht gängiges Wort, aber für die Leute, die nicht wissen, was es ist, das ist das prämenstruelle Syndrom. Das bezeichnet bei Frauen so den Zeitraum vor der Periode. Viele Frauen haben da Probleme körperlicher Art oder auch psychischer Art. Genau, das haben wir da nicht weiter ausgeführt. Das ist so ein Begriff, der einfach gefallen ist im Interview, deswegen dachte ich, den beschreibe ich nochmal. Und alle Bücher und Studien, worauf wir uns beziehen während des Gesprächs, werden wir in den Shownotes verlinken. Da hatten wir leider keine Zeit mehr für, die alle zu nennen. Aber das könnt ihr euch da nochmal anschauen. Laura hat sich da auch Mühe gemacht, noch ein paar Bücher rauszusuchen. Genau. Ich glaube, das war's. Okay, sehr cool. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir doch mal das Interview ab. Und liebe Männer, bleibt schön dran, da könnt ihr was lernen. Viel Spaß. Hallo ihr Lieben und ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Interview. Ich habe heute einen besonderen Gast, ich habe immer besondere Gäste, aber die heutige Gästin, die kennt ihr, Laura Philipp. Hi! Hi, Tabea, freut mich. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, es freut mich total, dass du heute hier bist, um mit mir über ein Thema zu sprechen, was, glaube ich, viele, vor allem weibliche Sportlerinnen umtreibt. Und zwar wollen wir heute ein bisschen über den Zyklus sprechen, zyklusbasiertes Training und so weiter. Aber bevor wir damit starten, unsere obligatorische Frage an alle unsere Interviewpartner und Partnerinnen: Wie geht's dir? Ja, vielen Dank. Mir geht's tatsächlich gut. Also natürlich habe ich jetzt auch keine Lust auf den nächsten Lockdown, der uns bevorsteht und die Einschränkungen, die damit einhergehen. Aber so gesundheitlich geht's mir gut und ich habe tatsächlich auch das Glück, in meinem Zuhause ganz gut ausgestattet zu sein, sodass ich auch dem Sporttreiben irgendwie nachkommen kann, sollte das irgendwie draußen nicht möglich sein. Nee, von daher gesund und voll positiver Hoffnung für die Zukunft, sagen wir es mal so. Ja, schauen wir mal, ob wir im nächsten Jahr dann wieder durchstarten können in unserem Sport. Vielleicht schließe ich hier erstmal, bevor wir richtig einsteigen, eine Frage, die ich von meinem Kollegen Adrian bekommen habe, an. Und zwar hat er gefragt, oh, wenn wir jetzt schon mal jemanden haben, der aus dem Profibereich kommt, frag sie doch mal, welche Auswirkungen Covid so in den letzten 6, 7 Monaten hatte. Jetzt nicht nur sportlich, sondern vielleicht auch wirtschaftlich. Magst du uns da vielleicht kurz was erzählen? Ja, sehr gerne. Also natürlich hängt das bei mir eben als Profi zusammen. Also wenn sportlich quasi keine Wettkämpfe stattfinden, entgeht mir natürlich ein Hauptteil meiner Einnahmen. Das ist mit Sicherheit ja ein großer Einschnitt, also aus finanzieller Sicht. Nichtsdestotrotz habe ich stehe ich auf guten Beinen und muss mir jetzt keine Sorge um meine Existenz machen, aus dem Grund, dass ich einfach starke Partner auch an meiner Seite habe. Das habe ich mir über die letzten Jahre eben aufgebaut und das hilft mir jetzt natürlich auch. Genau, also trotzdem ist es natürlich so, es hat uns alle, denke ich, einfach hart getroffen, dass wir erstmal keine offensichtlichen Ziele mehr haben oder ja Wettkämpfe, die uns auch nochmal so die extra Motivation geben. Aber ich muss sagen, am härtesten hat es mich im Endeffekt eigentlich so im März oder wann das war, Ende März, wo quasi so dieses erste Lockdown kam oder auch klar wurde, alle Rennen werden abgesagt. Das war für mich der härteste Moment eigentlich, weil da war ich kurz davor, Ironman Südafrika zu starten. Also ich war, glaube ich, einen Tag, bevor wir losgeflogen sind, haben wir dann entschlossen, dass wir brauchen da, glaube ich, gar nicht hinfliegen. Und da war ich halt war richtig fit und habe halt wirklich das Gefühl gehabt, so da kann ich jetzt einfach ein richtig gutes Rennen zeigen. Und das alles so loszulassen und dann so zu realisieren, dass die ganze Arbeit halt über den Winter dann eigentlich jetzt umsonst war. Und das war hart, aber ich habe mich dann relativ schnell mit der Situation zurechtgefunden, habe mir ja dann auch ein Planschbecken in den Garten aufgestellt und bin am Seil auf der Stelle geschwommen. Also ich bin dann kreativ geworden und habe einfach gedacht, ich nutze die Zeit jetzt, es gibt genügend Dinge, wo auch ich mich noch stetig verbessern kann und möchte. Und im Endeffekt habe ich es, glaube ich, so wie viele das dann auch geschafft haben, das als Chance zu sehen, eben an sich selbst zu arbeiten und die Zeit für andere Sachen zu nutzen. Zum Beispiel eben auch auf meinem YouTube-Kanal ein paar mehr Videos zu produzieren in Eigenregie, also ein bisschen unprofessioneller, aber halt dafür, sage ich mal, auch mit Content, der mir eine Herzensangelegenheit ist, so wie unter anderem eben jetzt zum Beispiel das Zyklus-Thema. Und damals haben wir natürlich immer noch gehofft, dass im Herbst dann alles wieder einigermaßen normal ist und unsere Rennen dann vielleicht auch noch irgendwie stattfinden, man sich vielleicht für Hawaii schon qualifizieren kann und so weiter. Das sieht natürlich jetzt nicht so aus. Das heißt, jetzt können wir quasi zum zweiten Mal nochmal so ein bisschen schlucken als Sportler, weil es doch, glaube ich, sehr ungewiss ist. Aber ich habe zum Beispiel eben auch mit meinem Mann Philipp die Zeit auch genutzt, um eben gerade, weil wir gemerkt haben, wie auf welch labilen Füßen eben der Profisport steht, wenn sowas wie eine Pandemie passiert, dass wir eben die Zeit genutzt haben, um noch ein weiteres Projekt umzusetzen, was wir eben schon lange mal angehen wollten. Und das ist halt eine eigene Trainingsfirma sozusagen zu gründen, dass wir eben auch Training für Altersklassenathleten anbieten können. Und das ist jetzt kurz davor, so richtig an den Start zu gehen. Also unter Kick-Ass Sports wird man dann in Zukunft auch bei Philipp und Team trainieren können. Ich bin auch mit dabei und werde eben vor allem auch viel Input geben, was frauenspezifisches Training angeht. Und da freue ich mich total drauf und denke, das wird natürlich auch irgendwas sein, was mich in der Zukunft, wenn ich eben mal nicht mehr aktive Sportlerin bin oder Leistungssportlerin bin, dann erfüllen wird. Ja. Ja, ziemlich cool. Also ich habe auch so das Gefühl, Corona ist natürlich scheiße an der einen oder anderen Stelle, aber es birgt auch sehr viele Chancen, ne? Also sich wirklich mal darauf zu konzentrieren, worauf es ankommt, Leute auch zu trainieren, das ist natürlich nochmal was ganz anderes, als jetzt für sich selbst ein Training zu entwickeln und das gut zu machen. Und am Ende haben jetzt alle dieselben Voraussetzungen, wenn es dann hoffentlich im Frühjahr wieder losgeht, dann hatte ja jeder Sportler und jede Sportlerin genau diese Pause. Und ich bin wirklich mal sehr gespannt, was da auch im Profibereich so passieren wird, weil ich kann mir auch vorstellen, ihr und wir sind jetzt heiß. So, wir wollen jetzt auch mal wieder was machen. Und da wird es mit Sicherheit auch die ein oder andere Bestzeit geben, die da quasi nach dieser langen Pause auch rausgehauen wird. Definitiv. Und ich glaube, es führt auch dazu, dass ganz andere Athleten plötzlich vorne dabei sind. Also man hat es jetzt schon so ein bisschen auf der Kurzdistanz sehen können bei den Rennen, die ja für die Profis da stattgefunden haben, dass da plötzlich ganz neue Namen vorne waren. Oder auch beim Cross-Country-Mountainbiken, was ich auch intensiv verfolge, da war es auch so, da waren halt plötzlich ganz viele junge Gesichter vorne, weil die jetzt halt einfach auch viel mehr Zeit hatten, nochmal, sage ich mal, zu lernen, sich zu entwickeln, zu trainieren. Da weiß man auch eben erst jetzt, wie sich das vielleicht drauf auswirkt, wenn man mal über einen sehr langen Zeitraum durchtrainieren kann zum Beispiel, ist das natürlich auch eine Sache, die eine Leistung stark verändern kann. Das wird mit Sicherheit spannend und ich denke, was auf jeden Fall auch positiv ist an dieser Corona-Zeit, ist einfach die positive Entlastung für die Umwelt. Ja? Also ich denke, das ist ein Punkt, den ich wirklich, wo ich denke, das gerät so ein bisschen in Vergessenheit, das ganze Thema, also Umweltschutz, auch Nachhaltigkeit und so weiter. Aber eigentlich wird es uns ja so krass vor Augen geführt, dass es auch mit weniger Reisen und so weiter irgendwie geht und wie gut das dem Planeten Erde eben tut. Und ich glaube auch zum Beispiel eine weitere Sache sind einfach auch unsere Körper. Ja? Also ich glaube, ich weiß nicht, also es gab, glaube ich, verschiedene Herangehensweisen in dieser Corona-Krise. Es gab einmal die, die plötzlich ihr Trainingsvolumen verdreifacht haben, weil sie irgendwie mehr Zeit hatten oder nicht wussten, was sie machen sollten oder wie auch immer. Ja. Oder eben die, die sagen, okay, es macht jetzt auch keinen Sinn, mich endlos hart zu belasten oder irgendwie jeden Tag 6 Stunden Rad zu fahren, weil ich nutze die Chance auch mal, um meinem Körper ein bisschen mehr Regeneration zu geben. Und also zu der Fraktion zähle ich mich. Und ich denke, die meisten Profis werden das auch so gemacht haben. Und von daher glaube ich tatsächlich, dass das für die Körper halt richtig gut ist, auch unter anderem für den Hormonhaushalt, über den wir ja auch noch zu sprechen werden. Und von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass es eben so ist, dass nächstes Jahr auf jeden Fall nochmal ein neues Level eingeläutet werden kann. Ja. Ja, auf jeden Fall kann ich mir auch... Also mental, aber eben auch physisch. Ja. Ja. Ja, es ist ja schon so, umso weiter du nach oben und umso leistungsorientierter du dann eben auch bist, umso